Erster, das Leben des Menschen auf der Erde ist schwer. Es ist wie die Arbeit eines Arbeiters. Zweiter, ich bin wie ein Sklave, der Schatten sucht. Ich bin wie ein Arbeiter, der auf seinen Lohn wartet. Dritter, ich habe viele Monate Schmerz gehabt. Viele Nächte waren voller Leid für mich. Vierter, wenn ich schlafen gehe, frage ich, wann stehe ich auf? Der Abend ist lang. Ich liege wach und drehe mich bis zum Morgen. Fünfter, mein Körper ist voller Würmer und Schmutz. Meine Haut ist kaputt und eitert. Sechster, meine Tage vergehen sehr schnell. Sie verschwinden ohne Hoffnung. Siebter, mein Leben ist kurz, wie ein Atemzug. Ich werde nie wieder glücklich sein. Achter, wer mich jetzt sieht, wird mich bald nicht mehr sehen. Du wirst mich suchen, aber ich bin dann weg. Neunter, eine Wolke verschwindet und kommt nicht zurück. So kommt auch niemand zurück, der stirbt. Zehnter, er kommt nie wieder nach Hause. Sein Platz kennt ihn nicht mehr. Elfter, ich will jetzt sprechen. Ich will über meinen Kummer reden. Ich will über mein Leid klagen. Zwölfter, bin ich ein Meer oder ein großes Tier? Musst du mich bewachen? Dreizehnter, ich denke, mein Bett soll mich trösten. Mein Bett soll mir bei meinem Leid helfen. Vierzehnter, aber du machst mir Angst mit Träumen. Du erschreckst mich mit Visionen. Fünfzehnter, ich möchte lieber sterben. Ich möchte lieber den Tod haben als diesen kranken Körper. Sechzehnter, ich werde schwach und sterbe. Ich werde nicht ewig leben. Lass mich in Ruhe. Mein Leben ist kurz. Siebzehnter, was ist der Mensch, dass du ihn so wichtig findest? Warum kümmerst du dich so um ihn? Achtzehnter, du besuchst ihn jeden Morgen. Du prüfst ihn jeden Moment. Neunzehnter, wann schaust du endlich weg? Lass mich in Ruhe, auch nur für einen kurzen Moment. Zwanzigster, wenn ich gesündigt habe, was kann ich dir tun, du Wächter der Menschen? Warum greifst du mich an? Ich bin eine Last für mich selbst, Rasse 21. Warum vergibst du meine Sünde nicht? Warum verzeihst du meine Schuld nicht? Ich werde bald sterben. Wenn du mich suchst, bin ich nicht mehr da.